In dem engen Rahmen dieses Werkes ist es nicht möglich, ein eingehendes Bild von dem großen Eroberungszuge über die Erde zu geben, den die Jesuitengenerale leiteten. Nur eine Skizze kann gegeben werden, zunächst über die Zeit bis zur Auflösung des Ordens 1773. Italien wurde sehr bald erobert. Ignaz von Loyola und Leines entwickelten dabei eine erstaunliche Tätigkeit und unermüdliche Geschäftigkeit. Das Fürstenhaus Medici wurde ihnen willfährig und Paul III. Und Julius III. Waren fest in ihrer Hand. Es half ihnen die Inquisition, aber auch die Unduldsamkeit anderer Päpste, die zum Beispiel einen erbitterten Vernichtungskrieg gegen die Waldenser führen ließen, 30.000 wurden gemordet. In Spanien widerstrebten selbstständige Bischöfe und ein selbstherrliches Königshaus einem Umsichgreifen des Jesuitenordens. Der Jude Franz Borgia unterstützte ihn hier frühzeitig. Er fand auch Rückhalt in den zahlreichen, in allen Schichten des Volkes lebenden Marannenfamilien und in den Frauen des königlichen Hauses. Allmählich erst wurde Spanien jesuitische Beute. Die Marannen sind die Juden, die sich einer Zwangstaufe hatten unterziehen müssen, und ihre Nachkommen. Sie haben von ihrer jüdischen Überzeugung nie einen Hehl gemacht. Zahlreiche Marannen haben sich auch wieder, namentlich nach dem Weltkriege, so wenigstens meldet die Presse, zum jüdischen Glauben bekannt. In Portugal kam das Königshaus sehr bald in die Hand des Ordensgenerals. Er hetzte den König in einem Kreuzzug nach Marokko, wo dieser erschlagen wurde. Mit ihm erlosch das Königshaus. Portugal kam zunächst an Spanien und erhielt erst später wieder einen eigenen Herrscher. So stark war in Portugal die Jesuitenmacht, dass der Orden allen Ernstes ein Staatsgesetz verlangte, das nur vom Jesuitengeneral ernannte Jesuitenkönige sein sollten. Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein blieb die Machtstellung des Jesuitengenerals in den Völkern südlich der Alpen und Pyrenäen fest begründet. Ihr geistiges, wirtschaftliches und politisches Leben erlosch. Von Spanien und Portugal aus ließ der Jesuitengeneral durch seine Missionare seinen Machtbereich nach Mittel- und Südamerika, nach Indien, Japan und China ausdehnen und seine wirtschaftliche Stellung auch dort auf Kosten der Wohlfahrt der Völker immer mehr festigen. Gegen die Völker nördlich der Alpen und Pyrenäen war der Kampf schwerer. In Frankreich hatten sich Bischöfe, das Parlament, also die Stände von Paris, in dem viel nordisches Blut vertreten war, und die Sorbonne, die Universität in Paris, lange gewährt, die Jesuiten in Frankreich zuzulassen. Mit erstaunlicher Klarheit hatten sie sofort den kirchen-, staats- und volksfeindlichen Charakter des Ordens erkannt. Sie fällten das Urteil, der Orden sei dem Glauben gefährlich und störe den kirchlichen Frieden. Er sei überhaupt mehr zur Zerstörung als zur Erbauung geeignet. Ignaz von Loyola hatte aber vermocht, König Heinrich II. Für sich günstig zu stimmen, und so konnten die Leichname Loyolas 1555 ihre erste Niederlassung errichten. Damit begann ihre unheilvolle Tätigkeit in Frankreich. Zunächst gewannen sie entscheidenden Einfluss auf die Königin Katharina, die nach dem Tode Heinrichs II. Für ihren unmündigen Sohn Karl IX. 1560 bis 1574 bis 1570 die Regierung führte. Diese Fürstin versuchte zunächst, einen Ausgleich zwischen ihren katholischen und protestantischen Untertanen herbeizuführen. Namentlich unter dem Einfluss des Juden Leines wandte sie sich aber immer mehr ausschließlich den Katholiken und den Führern der katholischen Bewegung in Frankreich, den Herzögen von Guise, zu. Einer der Herzöge, der Kardinal von Lothringen, war auf dem Tridentiner Konzil ganz unter den Einfluss des Juden Leines gekommen. Bald standen sich die Angehörigen der beiden Konfessionen in den Waffen gegenüber. Wertvolles normannisches Blut wurde vergossen. Wenn auch die Hugenottenkriege sich noch lange Zeit hinzogen, so bildete doch das furchtbare Blutbad, das Karl IX. In der Nacht vom 23. zum 24. August 1572, der Bartholomäusnacht, in Paris und in den folgenden Tagen in ganz Frankreich unter den Hugenotten anrichten ließ, den furchtbaren Höhepunkt dieser das französische Volk in seinem wertvollsten Blut schwer schwächenden Kämpfe. 60.000 Franzosen wurden hingeschlachtet. Rom jubelte. Der Jesuit Erbauer schreibt frohlockend, Zitat, »Da war ein Jammern, Seufzen und Wehklagen allenthalben und das Elend berghoch gestiegen. Aber gerettet war das Land in seiner Religion und die Versuchung zum fortschrittlichen Abfall war spurlos hinweggefegt durch die Bluttaufe.« Zitat Ende. Der Nachfolger Karls IX., Heinrich III., von 1574 bis 1589, war zu schwankend, um der katholischen Ligue, in der sich die kämpferischen Katholiken unter Führung der Herzöge von Guise zusammengeschlossen hatten, auf die Dauer eine verlässliche Stütze zu sein. Als er, als der Letzte des französischen Königshauses der Valois und nicht willig war, ein Mitglied des Hauses Guise als thronfolgeberechtigt anzuerkennen und so nicht einem kämpferischen Katholiken den Weg zum Königsthron freigab, sondern sich sogar zu dem legitimen, aber protestantischen Thronerben Heinrich, König von Navarra, flüchtete, wurde er von einem Mönch ermordet. Triumphierend schrieb der Jesuit Juan Mariana, Zitat: Neulich ist in Frankreich ein edles Denkmal aufgerichtet worden. Heinrich III., König von Frankreich, liegt da, von der Hand eines Mönchs getötet, das Zaubermittel des Messers ist ihm in die Eingeweide gestoßen worden. Ein hässliches, aber denkwürdiges Schauspiel, das die Fürsten lehren soll, dass gottlose Wagnisse nicht ungestraft bleiben. Zitat Ende. Und knüpfte hieran jene grundsätzlichen, vom Jesuitengeneral gebilligten Betrachtungen über die Rechtmäßigkeit des Fürstenmordes in Fällen wie der vorliegende. König Heinrich von Navarra bestieg den Thron und unterwarf sich in jahrelangen blutigen Kämpfen die katholische Ligue. Er gewann sie, als er im Jahre 1593 zum Katholizismus übertrat. Aber noch stand er unter päpstlichem Banne. Noch schien dem Jesuitengeneral Acquaviva seine Haltung keineswegs einwandfrei, zumal er sich gegenüber den Hugenotten dauernd entgegenkommend zeigte. Die Verhältnisse von Frankreich hatten sich doch anders entwickelt, als es unter einem jesuitenhörigen Königshaus, dem Hause der Guise, der Fall gewesen wäre.